Im Oktober 2022 ist Xin Zhaogao aus China nach Karlsruhe in Baden-Württemberg gekommen. Hören Sie, was er über sein erstes Jahr dort erzählt. Am besten ist es, wenn man mit Einheimischen zusammenlebt. Mir hat das sehr geholfen. Mitbewohnerinnen und Mitbewohner helfen bei der Integration. Mit ihnen kann man das Land viel schneller und intensiver kennenlernen. So habe ich auch die Sprache und meinen Wortschatz verbessern können. Ich habe viel Glück. Die Menschen in meiner Nachbarschaft sind sehr nett. Wir haben einen Garten. Mit unseren Nachbarinnen trinken wir im Sommer Bier oder grillen. Manchmal bereite ich chinesische Gerichte für sie zu. Meine ersten Tage in Deutschland haben ähnlich angefangen. Ich habe bei einer chinesischen Freundin in München gelebt. Sie hat mir gleich die Stadt gezeigt. In München war ich auch zum ersten Mal auf dem Oktoberfest. Ich habe gelernt, wie man Tickets kauft und was man in Supermärkten kaufen kann. In China gehen nur noch ältere Menschen einkaufen. Wir bestellen eigentlich unser ganzes Essen online. Hier braucht die Post viel länger als in China. Wenn wir da etwas bestellen, ist es am nächsten Tag da. Hier wartet man gelegentlich sehr lange. Das ist auch bei der Kommunikation so. In China rufen wir die Leute direkt an. Hier schreibt man sehr viele E-Mails. Das dauert. Vieles ist in Deutschland langsamer. Es gibt dadurch viel weniger Stress. Auch die Konkurrenz in der Universität oder bei Firmen ist nicht so hoch. Mir gefällt das. Ich mache mein Masterstudium in Germanistik. Ich liebe deutsche Literatur. Mein Lieblingsbuch ist Das Parfüm von Patrick Süskind. Ich habe es an einem Tag durchgelesen. In Deutschland zu studieren hat viele Vorteile. Es ist ein sicheres Land. Die Ausbildung ist gut. Das Studium ist nicht so teuer. Und die Menschen in Deutschland sind sehr nett. Das alles ist eine wertvolle Erfahrung für mich. Ich hoffe, dass ich dieses Semester fertig werde. Ich weiß nicht, was ich danach mache. Ich mag Deutschland, aber ich vermisse auch meine besten Freunde in China. Und das Essen. Chinesisches Essen schmeckt hier sehr anders. Am liebsten würde ich ein halbes Jahr in Deutschland und ein halbes Jahr in China verbringen. Aus seiner Erfahrung hat Xin Zhaogao noch einen Tipp. In Karlsruhe gibt es viele gute Restaurants und tolle Biergärten. Auch das Open-Air-Festival im Sommer macht Spaß. Es gibt dort sehr vielfältige Musik. Speziell ist hier außerdem der Zirkus. Es gibt ihn nicht immer. Wenn er aber da ist, ist es sehr interessant. Man kann Akrobatinnen und Akrobaten und auch Löwen sehen.